3. Das Perfekt üben. Sprechen Sie laut nach. Was ist passiert? Was ist mit dir passiert? Bist du gefallen? Bist du vom Rad gefallen? Hast du gespielt? Hast du lange gespielt? Habt ihr eine Pause gemacht? Habt ihr schon eine Pause gemacht? Haben Sie eingekauft? Haben Sie schon eingekauft? Habt ihr euren Urlaub geplant? Habt ihr schon euren Urlaub geplant? Was hast du gemacht? Was hast du heute gemacht? Hast du heute schon telefoniert? Hast du heute schon mit Anna telefoniert? Haben Sie mich angerufen? Haben Sie mich heute angerufen? Sind Sie ins Theater gegangen? Sind Sie schon ins Theater gegangen? Hast du die Stadt besichtigt? Hast du gestern die Stadt besichtigt? Habt ihr gefrühstückt? Habt ihr heute schon gefrühstückt? Wo hast du übernachtet? Wo hast du gestern übernachtet? Seid ihr geflogen? Seid ihr geflogen oder mit dem Auto gefahren? Bist du zu Hause geblieben? Bist du gestern zu Hause geblieben? Haben Sie schon gegessen? Haben Sie schon zu Mittag gegessen? Wo bist du gewesen? Wo bist du gewesen? Wir haben auf dich gewartet.